Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Im Kontext der aktuellen Verschärfung der Repression in Belarus sprachen wir mit der Gefangenenhilfsorganisation ABC Belarus über ihre Arbeit, die Situation in der Ukraine und die Situation von Refugees in Belarus. Aus Sicherheitsgründen wurde das Interview transkribiert und von uns auf Englisch neu eingesprochen. In vergangenen Interviews habt ihr uns von der politischen und ökonomischen Situation in Belarus erzählt und von Neuigkeiten der inhaftierten anarchistischen Genossinnen. Bezüglich des letzten Punktes gibt es dazu kürzlich irgendwelche News? The news are coming all the time. Es gibt ständig Neuigkeiten. Mikhailai Tsiadok, der im nächsten Jahr im März aus dem Gefängnis kommen sollte, wird nun vorgeworfen, Gefängnisregeln verletzt zu haben. Er könnte bis zu einem Jahr zusätzlich bekommen, was höchstwahrscheinlich auch passieren wird. Vor 2 Jahren gab es diese Situation bereits mit einem Aktivisten der konservativen Opposition, der mit eben dieser Begründung ein zusätzliches Jahr bekommen hat. Seit dem letzten Interview ist die Strafkolonie, in der Iha Alinevich seine Strafe ableistet, geschlossen worden. Und nun wurde er zu einem neuen Ort transferiert. Zu Beginn schien es besser auszusehen, da es ihm einige Male gelang, seine Angehörigen anzurufen. Leider ist kürzlich der Druck wieder gestiegen und die Gefängnisleitung nahm ihre Versuche wieder auf, ihn zu brechen. Im Allgemeinen ist die Situation schlecht, da die Polizei willkürliche Festnahmen von Aktivistinnen allerorts durchführt. Während der Eishockey-Weltmeisterschaft wurden über 10 Menschen für 10 bis 25 Tage für einige ausgedachte, das heißt nicht begangene, kleinere Straftaten festgenommen. Am 8. Dezember gab es eine kleine Aktion von Anarchistinnen in Minsk und in den darauffolgenden Tagen verhaftete die Polizei willkürlich 4 Menschen. Sie haben also nicht die Menschen festgenommen, die bei der Aktion teilgenommen haben, sondern einfach Aktivistinnen, die ihnen bekannt waren. Meaning that they have arrested not the people who have participated in the action, rather just activists known to them. Es ist 6 Monate her, seit Alexander Franskiewicz freigelassen wurde. Habt ihr irgendwelche öffentlichen Informationen über seine Situation? Bietet ABC Belarus Unterstützung für GenossInnen an, die aus dem Gefängnis kommen, wie Alexander? Und wenn ja, könnt ihr das ein wenig ausführen? It's been over 12 months since he was released. He's now off the parole. Es ist über 12 Monate her, seit er entlassen wurde. Er hat die Bewährung jetzt überstanden, lebt in Minsk und arbeitet am gleichen Ort, an dem er vor seiner Verhaftung arbeitete. Er beteiligt sich auch weiter an der anarchistischen Bewegung in Belarus. Er wurde für 25 Tage während der Eishockey-Weltmeisterschaft festgenommen, als ein Versuch der Autoritäten, Anarchistinnen davon abzuhalten, Aktionen zu machen. Im Fall von Alexander hat ABC ihn nach seiner Entlassung keine direkte Unterstützung zukommen lassen. Teilweise ist das mit seinem Status als politischer Gefangener verbunden, welcher ihm Unterstützung von Menschenrechtsorganisationen zukommen ließ. Die Firma, bei der er arbeitete, versprach, seinen Arbeitsplatz zu erhalten, so dass er wieder einen Job hatte, als er rauskam. Bis jetzt gibt es kein klar definiertes Programm für Menschen, die aus dem Gefängnis kommen. Neuerdings taucht eine neue Praxis auf, bei der wir Menschen mit Geld unterstützen, die für einen kurzen Zeitraum, wie etwa 15 Tage, ins Gefängnis kommen. Dieses Geld wird für das Zahlen der Miete oder von Essen benutzt, da die Person kein Geld von der Arbeit bekommt, um das zu bezahlen. Es gibt keine psychologische Unterstützung oder Programme von ABC, um Menschen zu helfen, wieder in die Gesellschaft oder die anarchistische Bewegung zu kommen. To get back into society and the anarchist movement. Wie verändert die Entwicklung der Ereignisse in der Ukraine das politische Leben in Belarus? Gibt es Gründe zur Hoffnung oder erwartet ihr eher eine Verschlechterung der Situation? Und warum? There are several aspects that we noticed during those months after Maidan in Kiev. Es gibt verschiedene Dinge, die uns in den Monaten nach dem Maidan in Kiew aufgefallen sind. Erstens. Zuallererst sind viele Menschen in Belarus der Meinung, dass sie nichts ändern wollen, da das Beispiel aus Kiew im Ergebnis viel Chaos und keine positiven Veränderungen zeigt. Für viele war es sehr demotivierend zu sehen, wie Menschen gestorben sind und danach mehr neoliberale Reformen stattgefunden haben und Russland die Intervention in die Ukraine begonnen hat. Viele sind sehr enttäuscht über die europäische Politik im Konflikt, da Putin sehr viel entschlossener agiert als europäische PolitikerInnen. Der Präsident von Belarus Belarus wiederum, Lukaschenko, nutzt die Situation wieder einmal für seine eigenen Absichten. Er spielt mit Poroschenko, Putin und den westlichen PolitikerInnen im Sinne seiner eigenen Interessen. Alle drei Akteure hätten gerne seine Unterstützung in der Region und das weiß er. Gleichzeitig kann man nicht die Verbindungen zwischen den UkrainerInnen und den Menschen in Belarus verleugnen. Die Erfahrung des Maidan und die Möglichkeit einer Veränderung werden sich auf andere Länder in der Region ausweiten. Das ist unumgänglich. Ganz allgemein lässt sich festhalten, dass der Maidan viel verändert hat in der Region. Die größte Frage bleibt allerdings, ob diese Veränderungen den Leuten etwas Gutes oder etwas Schlechtes bringen werden. Second, the Belarus government is not sleeping. Zweitens, die belarussische Regierung schläft nicht. Und nach dem Maidan haben sie angefangen, sich auf dasselbe Szenario in Belarus vorzubereiten. Zum Beispiel wurden die Notstandsgesetze erneuert, um der Polizei zu erlauben, auf jeden schießen zu können, der ihre Sicherheit gefährdet. Gleichzeitig, da die Hooligans eine wichtige Rolle bei den Aufständen gespielt haben, versucht die Polizei, diese Gruppe von Menschen unter Kontrolle zu bringen. Alles in allem versucht die Regierung ihr Bestes, um den ganzen stattfindenden Protest zu verhindern. Es ist nicht klar, wie erfolgreich sie sein wird, da wir im nächsten Jahr Wahlen haben und das ist traditionell eine Zeit von hoher politischer Aktivität im Land. Und auch wenn die Wahlen von 2010 mit Massenverhaftungen endeten, ist dieses Jahr noch nicht klar, wie sich die Situation entwickeln wird. Drittens, es ist auch noch unklar, welche Rolle Russland und Putin im Fall von radikalen politischen Veränderungen in Belarus spielen würden. Es ist möglich, dass selbst wenn es sich um eine bürgerliche Revolution handelt, Russland in die Region einmarschieren würde und sie als die ihre beanspruchen, wie sie es in anderen Teilen anderer Staaten gemacht haben, in denen sie ihren Einfluss langsam verloren. Über die Updates auf eurer Website haben wir erfahren, dass Ihar, einer der inhaftierten Anarchisten, aufmerksam den Ablauf der Ereignisse in der Ukraine verfolgt. Erzählt uns bitte, welche Sichtweisen es in der anarchistischen Bewegung in eurem Land zu diesem Konflikt gibt. Der Konflikt in der östlichen Ukraine geht offensichtlich auf einen Kampf um politischen Einfluss zwischen dem Westen und Russland zurück. Russland will die Ukraine nicht loslassen, die westlichen Länder wollen sie unter ihrem Einfluss haben und sie aus Putins Händen entreißen. Und zu den Seiten des Konflikts, ja, die DNR, also die Volksrepublik Donetsk, und die LNR, die Volksrepublik Luhansk, sind durch und durch reaktionäre Gebilde, die für eine extreme rechtskonservative Version des Staates stehen. Viele Menschen sehen das auch so, dass dies die faschistischen Kräfte in der Region sind, aufgrund ihrer politischen Programme und ihrer Haltung zu jeder Art von Widerspruch in ihrer Region. Es ist klar, dass sie viel Unterstützung vom russischen Staat bekommen, mit Waffen, Fahrzeugen, Soldaten und Freiwilligen. Das ist die Kraft in der Region, die dafür kämpft, unter russischem Einfluss zu bleiben. Die Menschen in der Region sind stark beeinflusst von der russischen Medienpropaganda und viele von ihnen glauben, dass die ukrainische Regierung faschistisch ist. And many of them do believe that the Ukrainian government is fascist. Die ukrainische Regierung ist eine Macht, dessen Hauptziel es ist, die Integrität des ukrainischen Staates zu bewahren. Auch für sie hat der Krieg in der östlichen Region einige Vorteile, da viele Menschen, die mit sozialen Forderungen auf dem Maidan gekommen waren, nun wegbleiben, weil es in den Medien heißt, die ganze Nation müsse gegen den Feind zusammenstehen. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, sind Patriotismus und Nationalismus in dieser Situation sehr verbreitet. Doch selbst die Soldaten und Freiwillige, die gegen die DNR und LNR-Truppen kämpfen, sind in der Lage, das Antlitz des Kapitalismus in dem ganzen Konflikt wahrzunehmen. Einige von ihnen bekommen nicht genügend Munition, weil Geld gestohlen wurde. Einigen von ihnen ist es nicht gestattet, Gebäude von einflussreichen Kapitalistinnen zu beschädigen, auch wenn ihr Feind sich darin postiert hat. Es gibt ein Potenzial dafür, dass viele Menschen wieder beginnen, gegen die Regierung zu protestieren. Zur gleichen Zeit sind auch einige der freiwilligen Brigaden, die gegen die LNR und die DNR kämpfen, offen faschistisch. Nicht alle von ihnen, aber einige durchaus. Und die lokalen Aktivistinnen aus der anarchistischen und antiautoritären Bewegung sind darüber besorgt, dass sie nach dem Krieg viele Kontakte zur Regierung sowie Kriegserfahrung haben werden, was harte Zeiten für die sozialen Bewegungen bringen wird. Allerdings sind sie aktuell mit dem Krieg beschäftigt und es gibt daher nicht so viele direkte Konfrontationen mit linken Kräften. However, for now they are occupied with war and do not have so much direct confrontations with left forces. Wir haben erfahren, dass Anarchist Black Cross Belarus versucht, Genossinnen in anderen Ländern der Region zu unterstützen, Orte, an denen solch eine solidarische Infrastruktur nicht existiert. Fällt euch da ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ein? Wir würden gern mehr darüber erfahren, wie euer Kollektiv mit Fällen im Ausland verfährt. Right now there are ABC groups in Ukraine, Russia and Belarus. Im Moment gibt es ABC-Gruppen in der Ukraine, Russland und Belarus. Dies sind die Länder in der Region der ehemaligen Sowjetunion, in denen die anarchistische Bewegung am stärksten ist. Wenn also etwas passiert, gibt es gleich lokale Gruppen, die sich mit der Repression befassen. Im Fall von Russland sind es ABC Moskau, ABC St. Petersburg, ABC Irkutsk. Die Ukraine hat ABC Kiew und wir haben ABC Belarus. Im Fall, dass ernsthafte Probleme in einer der Regionen auftauchen, gibt es auch die Möglichkeit, Geld zu überweisen. Es gab schon einmal eine Situation, als ABC Moskau der belarussischen anarchistischen Bewegung sehr geholfen hat. Gleichzeitig ist es so, dass wir, abhängig von unserem Budget, auch mal Geld für politische Zwecke nach Russland schicken. Und wenn wir die Möglichkeit dazu haben, unterstützen wir auch Repressionsfälle weltweit. Die Bewegung der Flüchtlinge und Refugees war in Berlin in den letzten 2 Jahren sehr aktiv. Es ist schwer, sich vorzustellen, welchen Herausforderungen Menschen ohne legalen Status in einem Land wie Belarus gegenüberstehen. Würdet ihr uns was zu der Situation von Refugees in Belarus erzählen? First of all, it is worth mentioning. Zuallererst sollten wir erwähnen, dass Belarus kein besonders beliebtes Ziel für Migrantinnen ist. Die ökonomische und politische Situation ist nicht attraktiv für die Menschen. Es gibt Studierende, die in Belarus studieren und später bleiben einige von ihnen im Land, um zu arbeiten. Einige Menschen aus Ländern der Ex-Sowjetunion kommen nach Belarus, aber im Allgemeinen war Russland bis jetzt attraktiver für Migrantinnen. Es gibt kein separates System in Belarus, wie mit Menschen ohne legalen Status verfahren wird. Die meisten Menschen, die ohne Papiere aufgegriffen werden, kommen in normale Gefängnisse für geringfügige Vergehen. Einige von ihnen kommen in Gefängnisse für schwerere Vergehen. Das hängt ganz davon ab, welches Verfahren die Polizei gegen sie eröffnet. Der Vorgang der Abschiebung ist ein wahrer Albtraum, da vorgesehen ist, dass du selbst dafür zahlen musst. Einige Menschen kommen ohne jegliches Geld ins Gefängnis und müssen dort für eine lange Weile bleiben. Manchmal findet die Gefängnisleitung schlecht bezahlte Jobs für sie. Und nach einem halben Jahr unglaublich geringen Lohns können sie sich letztendlich ein Ticket in das Land kaufen, aus dem sie geflohen sind. Es ist sehr schwierig, politisches Asyl zu bekommen. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Menschen, deren Antrag auf Asyl angenommen wurde, nahezu auf Null gefallen. Lediglich in der letzten Zeit wurden viele der AsylbewerberInnen aus der Ukraine akzeptiert, weil der belarussische Staat glaubt, es sei einfach, sie zu integrieren.